Musik lässt die Leute zusammen tanzen. Yeah, Musik lässt auch dich und mich zusammen tanzen. Yeah. Nächte in warme Farben, yeah. Musik macht aus Kick und Snare vollen Laden, yeah. Musik. Die Leute zusammen tanzen, yeah. Musik lässt auch dich und mich zusammen tanzen, yeah. Deiner Wahl vor der Tür stehen bleibst, weil die Tür die Wahl deiner Sneaker nicht liked. Pack die Schlaghosen aus und deine ältesten Schuhe. Geh nach Haus, dreh das auf, nur Musik, ich und du. Musik. Die Leute zusammen tanzen, yeah. Musik lässt auch dich und mich zusammen tanzen, yeah. Musik lässt die Leute zusammen tanzen, yeah. Musik lässt auch dich und mich zusammen tanzen, yeah.